Die Bundespartei sagt, sie mache keinen Unterschied zwischen Staatsbürgern mit oder ohne migrantischen Hintergrund. Für sie gebe es keine Staatsbürger erster, zweiter oder dritter Klasse. Auf der Webseite der AfD findet sich dieser Passus. Als Rechtsstaatspartei bekennt sich die AfD vorbehaltslos zum deutschen Staatsvolk als der Summe aller Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Unabhängig davon, welchen ethnisch-kulturellen Hintergrund jemand hat, wie kurz oder lange seine Einbürgerung oder die seiner Vorfahren zurückliegt, er ist vor dem Gesetz genauso deutsch wie der Abkömmling einer seit Jahrhunderten in Deutschland lebenden Familie, genießt dieselben Rechte und hat dieselben Pflichten. Staatsbürger erster und zweiter Klasse gibt es für uns nicht. Doch genau diese Versicherung wurde in Potsdam von dem Hauptredner Sellner, dem Chefideologen der identitären Bewegung, in Frage gestellt. Die Recherche zeigte, in der AfD wird offenbar sehr wohl über die Vertreibung von Millionen nachgedacht. Die Veröffentlichung des Treffens durch Korrektiv traf einen Nerv. Auf einmal wurde vielen Menschen klar, dass die AfD keine Protestpartei ist, die man wählen kann, wenn man den etablierten Parteien einen Denkzettel verpassen will, etwa wenn man mit dem früheren Entwurf des Heizungsgesetzes, dem Atomausstieg, einem Gesetz zur Selbstbestimmung oder sonst etwas anderem unzufrieden war und ist. Die Ergebnisse der Recherche stellen klar, eine Stimmabgabe für die AfD kann massive Konsequenzen für einen selbst oder den direkten Nachbarn haben. Vielleicht war das auch der Grund, warum Millionen von Menschen in deutschen Städten und Gemeinden auf die Straße gingen und gegen die AfD und ihre Einflüsterer demonstrierten. Es gibt in der Geschichte der Bundesrepublik kaum eine Recherche, die so viele Menschen bewegt hat. Die Teilnehmer der Potsdamer Veranstaltung und der AfD rangen lange mit einer Reaktion. Erst nach Wochen beantragte der Privatdozent Dr. Habilitatus Vosgerau, ein Mitglied der CDU, gegen drei Passagen der Recherche den Erlass einstweiliger Verfügungen. Auch er hatte an dem Potsdamer Treffen teilgenommen und auf der Veranstaltung einen Vortrag gehalten. Seinem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz fügte er 7 eidesstattliche Versicherungen bei, die mit den angefochtenen Passagen in keinem Zusammenhang stehen. Medial sollte der Eindruck erweckt werden, dass die gesamte Recherche erstunken und erlogen sei, wie der Hauptredner der Veranstaltung, Martin Sellner, in einem Video wetterte. Aber das war eher ein PR-Trick. So etwas wird unter Juristen auch Litigation-PR genannt, um einen bestimmten öffentlichen Eindruck rund um das Verfahren zu erzeugen. Die Pressekammer des Landgerichts Hamburg entschied in weiten Teilen zu Ungunsten Vosgeraus. Korrektiv musste lediglich einen unbedeutenden Satz ändern, der die zentralen Aussagen der Recherche nicht in Frage stellt. Die darauf folgende Beschwerde von Vosgeraus Anwalt wies das Oberlandesgericht am 27. März 2024 zurück.